hinter dir überall. Gibt es einen Menschen, jemand, der etwas von dir will? Eine Frage, eine Antwort, eine Uhrzeit oder auch Geld. Doch jeder ist Ego und schaut nicht nach links oder rechts. Bist auch du so, seid ihr so, sind wir alle so, wenn ja, ist nicht schlimm. Denn jeder Mensch ist so, wie er ist. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Schau dich mal um, neben dir, hinter dir, überall. Gibt es einen Menschen, jemand, der etwas von dir will? Eine Frage, eine Antwort, eine Uhrzeit oder auch Geld. Doch jeder ist Ego und schaut nicht nach links oder rechts. Bist auch du so, seid ihr so, sind wir alle so, wenn ja, ist nicht schlimm. Denn jeder Mensch ist so, wie er ist. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Denn jeder Mensch ist so, wie er ist. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Jeder Mensch ist so. Der eine ist Ego und der andere vielleicht wieder nicht. Bist auch du so, seid ihr so, sind wir alle so, wenn ja, ist nicht schlimm.